Er rang aber auch, wie es die große deutsche Bauernbewegung 1524-25 zeigt, auf wirtschaftlich-völkischem Gebiet gegen die jüdisch-römischen Einflüsse, die deutsches Bodenrecht zugunsten der Herren und Pfaffen umgestürzt hatten. Luther selbst, noch in tiefer Abhängigkeit von den Irrlehren und Anschauungen seiner Zeit, ging über sie hinaus und wollte seine Anhänger aus der Gewalt Roms und später auch aus den Händen der von ihm erkannten Juden befreien, dabei aber an der Bibel festhalten. Er fühlte noch nicht den tiefen Widerspruch, dem er sich damit hingab. Er vermochte auch nicht, das echte Deutsche in der Bauernbewegung zu erkennen, die er statt zu fördern, mit Begründung ablehnte, die seinem Wesen auffallend widersprachen und damit dem Verfall preisgab. Aber doch entstand in der lutherischen Bewegung eine Macht von unendlicher deutscher Kraft, die befähigt war, bei fortschreitenden Erkenntnissen sich vollends den jüdischen Einflüssen zu entziehen und die Deutschen auf einen eigenen, völkischen Weg zu leiten. Das witterte der Jude und erschrak bis in die Knochen. Luther starb denn auch am Jahwehtage, den 18.02.1546, zur rechten Zeit. Wie sehr das Erkanntwerden durch Luther auf den Juden gewirkt hat und noch heute wirkt, beweist, dass seine Predigt gegen die Juden 4 Tage vor seinem plötzlichen Tode in der Chronologie der jüdischen Geschichte Aufnahme gefunden hat, die der bolschewistische Kadima-Verlag in Petersburg in einem jüdischen Jahrbuch 1818-19 herausgegeben hat. Die Quersumme von 18.02.1546 ist 45, also 3 mal 15 und besonders heilig. Durch den willfährigen, kabbalistischen, okkulten Geheimorden der Rosenkreuzer und dessen Vertreter Melanchthon gelang es dem Juden, die völkische Kraft der lutherischen Bewegung nach dessen Tode zu brechen und sie derart in seine Fesseln zu schlagen, dass sie eine stärkere Stütze des Judentums wurde als die frühere christliche Richtung. Alles ging so schnell und war so neu, dass die Fälschung der Reformation und diese Untat dem deutschen Volke kaum bemerkt wurde, da Pfaffenlist dazu schwieg. Hatte der Jude es mit Freude gesehen und gefördert, dass gegen die Cäsarenherrschaft Roms eine starke Bewegung entstanden war, die die Rollen vertauschen und ihm die Herrschaft zuschanzen konnte, so hatte er doch nicht gewollt, dass eine neue Bewegung entstand, die ihm entgleiten und über ihn hinauswachsen konnte, ihn gar erkannte. Er fühlte sich zudem noch zu schwach, selbst herauszutreten und nach der äußeren Herrschaft zu greifen. Er musste sich scharf zurückhalten, dabei aber bedacht sein, dass das im Protestantismus beinahe Erlebte sich nicht wiederholen konnte. Er musste 2 Eisen im Feuer haben. Die römische Kirche durfte nicht zu schwach, die protestantische nicht zu stark werden. Vor allem mussten beide ihre Anhänger tief im jüdischen Denken halten. So entstand denn, bevor Melanchthon, der Rosenkreuzer, die Reformation endgültig in das jüdisch-freimaurerische Fahrwasser gelenkt hatte, in Spanien, ganz in jüdischen Gedankengängen, von vornherein mit Juden durchsetzt und von ihnen geleitet, der okkulte Jesuitenorden. Er sollte die haltlos gewordene, schwache römisch-katholische Kirche in seine Abhängigkeit bringen, sie mit jüdischen Anschauungen noch mehr durchsetzen und zugleich, entsprechend dem Grade, als dies gelungen war, kräftigen, indem er sich dem Papst bedingungslos zur Verfügung stellte, um die Gegenreformation durchzuführen. In seinem Wirken wollte er nicht so starr wie die Dominikaner verfahren, sondern je nach Bedarf den Mantel strengster katholischer Frömmigkeit oder der Aufklärung tragen und mit den verschiedensten Mitteln arbeiten, wenn sie nur seinen Zwecken dienten. Ignaz von Loyola bedauerte, kein Jude zu sein und fand auch in der Herkunft aus jüdischem Geschlecht kein Hindernis für die Aufnahme in die Gesellschaft Jesu. Sein Nachfolger Leinitz war Jude. Er hatte auf dem Tridentiner Konzil ausschlaggebend Einfluss und hat seinen jüdischen Geist gezüchtet unter der Herrschaft des Oberrabbinats der römisch-katholischen Kirche übertragen, die auf jenem Konzil 1545 bis 1563 streng zentralistisch und starr dogmatisch in jüdischem Geist reformiert wurde. Der Jude saß jetzt unmittelbar durch den Rosenkreuzerorden in der protestantischen und mehr als je durch den Jesuitenorden in der katholischen Kirche. Jetzt konnte der Jude durch die Kirchen die Goyim noch stärker jüdisch beeinflussen, als es bisher schon durch den doch noch häufig von freien Goyim geleiteten Christenglauben der Fall war. Er konnte ihnen vollends das Bluts- und Volksbewusstsein nehmen und so die entfolgten Vertreter der beiden Konfessionen umso leichter gegeneinander hetzen, um damit die Schwächung der Völker und besonders die der gefürchteten nordischen Rasse durch sich selbst zu erreichen. Das Letztere lag umso mehr in den Belangen auch des römischen Papstes, als beinahe ganz Deutschland und die übrigen germanischen Länder sowie die germanische Oberschicht in den anderen Staaten, mit Ausnahmen, die an dem Gesamtbilde nichts ändern, der protestantischen Kirche angehörten. Im Dreißigjährigen Kriege wurde die Kraft der Deutschen gebrochen, um sich von da ab in zwei kommenden Jahrhunderten erst langsam wieder zu erholen. Das Haus Habsburg hatte noch in Deutschland eine bestimmte Machtfülle in den Händen, durch die sich auch die Macht der römischen Kirche in Deutschland von Neuem gefestigt sah. Die deutschen Fürsten waren nicht mehr freie deutsche Führer, sondern sie wurden durch römisch-jüdische Rechtsbegriffe nur zu oft undeutsche, wie anderwärts Pfaffen und judengehörige Despoten. Es tat sich eine Kluft auf zwischen den Fürsten und dem Volk, die der Jude noch vertiefte. Er hatte auch durch das Gold Amerikas den wohlhabenden, weil zinsfreien deutschen Volke schon lange vor dem Dreißigjährigen Kriege durch das Zinssystem die blühende Wirtschaft und den Wohlstand zerstören und Wirtschaftsmacht erschleichen können. Der Dreißigjährige Krieg vollendete den wirtschaftlichen Ruin des Deutschen, in dem das Volksgefühl vollends verloren ging. Wie sehr das der Fall war, zeigt die Tatsache, dass zur Krönung Kurfürst Friedrich III. Zum König von Preußen ein protestantischer Prediger die Abstammung des Königs von dem jüdischen Stamme Naphtali und weiter von dem jüdischen Erzvater Abraham nachwies und der König dies hoch belohnte. Die christlichen Konfessionen hatten für die vertarnte Judenherrschaft ihre Schuldigkeit getan. Allerdings gab es schon damals klarblickende Deutsche, wie Johann Andrea Eisenmenger, der 1711 sein entdecktes Judentum auf Veranlassung desselben Fürsten herausgab. In Spanien und Frankreich hatte in dieser Epoche sich der Jesuitismus siegreich durchgesetzt. Er knebelte die Völker und schonte den Juden, der seit langem der Politik Frankreichs Deutschland gegenüber sadistische, mit Phrasen verbrämte Grausamkeit einimpfte, indem er den Franzosen, wie später den Engländern, von ihrem Weltherrschaftsberuf gesprochen hatte. In England stand nach Abschluss des Zeitalters der protestantischen Königin Elisabeth, des Puritaner und Freimaurers Cromwell und der katholischen Stuarts der Engländer und der Jude eng verbunden nebeneinander, gestützt auf die geheimen Orden, in deren Hochgraden auch der Jesuit saß.